Denn ich glaube, auch wenn Altbundeskanzler Schröder aus kleinen Verhältnissen stammt, so sind doch diejenigen, die oben ankommen. Ich glaube, dass es meistens nur dieselben sind, darum singen wir ein Lied, das heißt Altherrenregiment. Du hast nicht versagt, Darling, hast nicht versagt. Deine Talente erobern die Welt. Sei nicht verzagt, Darling, ich sage. Wenn du die Anerkennung außen suchst, dann gibst du alles aus der Hand. Auch bevor du die ganze Welt verfluchst, was du ändern kannst. Altherren sorgen für Weiterkommen, dank Seilschaften, die den Gipfel erklommen. Verbindungen garantieren Positionen, die sich für immer dieselben nur lohnen. Begründet durch Herkunft und Traditionen. In diesen Zeiten, in unseren Breiten, rechnet ein Mensch damit, dass trotz allen Lebenszeit seines Lebens er auf der Stelle tritt. Wenige haben hier nicht zu klagen, denn wenn die Verbindung stimmt, Chancen auf Markte mäßig begabte durch Altherrenregiment. Sei nicht versagt, Darling, sei nicht versagt. Du hast nicht versagt, Darling, hast nicht versagt. Deine Talente